WDR 3 Hörspiel. Mit Dominik Josic herzlich willkommen zum Hörspiel und auch herzlich willkommen zu unserer Themenwoche Ey Jugo. Wir schauen 20 Jahre nach dem NATO-Eingriff in den Kosovo-Krieg auf die Spuren, die die vielen Konflikte im ehemaligen Jugoslawien hinterlassen haben. Heute machen wir das mit dem Stück Nebenan von Romena Buscharowska, einer Autorin aus dem heutigen Nordmazedonien, die nicht nur als Juniorprofessorin amerikanische Literatur in Skopje unterrichtet, sondern auch Kurzgeschichten schreibt und auch Verfasserin des Dialogs ist, der diesem Hörspiel zugrunde liegt. Wir sind im Jahr 1999, während aus dem heutigen Nordmazedonien NATO-Kampfjets aufsteigen, um Ziele in Serbien anzugreifen, streitet eine Familie über die Deutung dieser Situation. Nebenan von Romena Buscharowska. Übersetzung aus dem Englischen Rasha Hayat. Nein, nicht schon wieder, du schwerhöriges Arschloch. Wirst du mich jemals ausschlafen lassen, du schwerhöriger alter Wichser! Was zum Teufel treibst du denn da schon wieder? Weißt du eigentlich, wie spät das ist? Klar weiß ich das. Ich kann die Zeit jeden Morgen durch die verdammte Wand hören. Du. Ich kann dir von Glück sagen, dass er das scheiß Radio nicht schon um 5 Uhr anmacht. Hast mich aufgeweckt? Produzierst ja ein gottverdammtes Erdbeben. Und was nützt's? Der Typ ist taub wie ein Baum, hört nicht mal seine eigene Türklingel. Ich kann ihm nicht mal sagen, er soll das scheiß Gerät leiser machen, weil er seine Tür nicht aufmacht. Hast du eine Ahnung, wie wenig Schlaf ich bekomme? Du weißt echt nicht, was du mir antust. Was denn? Wir müssen doch sowieso aufstehen. Jede Minute Schlaf ist kostbar für mich. Ich habe seit einem Monat kein Auge zugetan. Das ist aber nicht mein Problem oder meine Schuld. Was machst du denn da? Auf! Hör auf! Aua! Ich, Mama! Ach, ich weiß das nicht. Ich weiß das einfach nicht, dass du mir das antust. Deiner eigenen Mutter kein Einfühlungsvermögen. Du selbstsüchtiges, kleines Miststück. Seit du geboren bist, warst du so. Seit du geboren bist. Ich bedeute dir doch sowieso nichts, du durchgeknallte Alte. Was hast du gesagt? Wie hast du mich gerade genannt? Ständig flippst du aus mit deinen Wechseljahren. Ich halte es echt nicht mehr aus. Es ist vorbei mit deiner Regel. Hast du es immer noch nicht verstanden? Geh endlich zum Arzt, lass dir Hormonpillen geben und lass mich in Ruhe. Du Monster. Ist alles in Ordnung? Frag deine Tochter. Was ist denn hier los? Fängt ja gut an, der Tag mit euch beiden. Sie ist wieder ausgeflippt. Wie ausgeflippt? Sie ist ausgeflippt, weil ich sie angeblich aufgeweckt habe. Dabei schläft sie doch sowieso kaum. Trotzdem sind immer die anderen schuld. Du kennst sie doch. Na, übertreib mal nicht. Ich habe dein Geschrei und dein Gehämmer ja auch gehört. Was soll ich denn machen? Willst du mit mir das Zimmer tauschen? Werd nicht frech. Was zum Teufel hast du gesagt, dass sie so zum Heulen gebracht hat? Keine Ahnung. Ich habe irgendwas über ihre Wechseljahre gesagt. Du weißt schon, ihre Regel und so. So kannst du mit deiner Mutter nicht reden. Das weißt du doch genau. Verstehst du nicht, wie sehr sie belastet, was mit ihr passiert? Sie hatte ihre Dings, du weißt schon, seit Monaten nicht mehr. Sie fühlt sich alt. Du bist doch auch eine Frau. Sei doch ein bisschen sensibel. Sie hat seit Monaten nicht mehr geschlafen. Ich mache mir wirklich Sorgen, dass ihr was passiert. Ist dir aufgefallen, wie blass sie ist? Wir wissen doch beide, warum sie nicht schläft. Darum geht's doch gar nicht. Deinetwegen hat sie sich jetzt im Bad eingesperrt und weint. Verdammt nochmal. Geh dich gefälligst entschuldigen, dann vergessen wir das. Ich halte das einfach nicht mehr aus. Am Ende macht ihr mich noch krank mit eurem Zirkus. Sie heult nicht meinetwegen, sie heult, weil sie nicht alle Tassen im Schrank hat. Halt dich gefälligst zurück. Kein Respekt vor der eigenen Mutter, die dich auf die Welt gebracht hat. Ich weiß, sie ist nicht immer einfach. Aber in dieser Lebensphase muss man nachsichtig mit ihr sein. Ist ja gut. dann bin ich eben mal wieder die Erwachsene. Mama! Mama, komm bitte raus, ja? Es tut mir leid, dass ich dich verrückt genannt habe, okay? Was für ein Monster spricht so mit der eigenen Mutter? Hm? Antworte mir gefälligst. Hab ich dir nicht gesagt. Komm schon, hör auf zu weinen und wir können dann beim Frühstück drüber reden. Ich geh jetzt mal in die Küche Brot toasten. Na komm, Liebes. Lass mal diesen Unsinn. Du weißt doch, sie war schon immer temperamentvoll. Immer verteidigst du sie. Ach, Schatz, du kommst noch zu spät zur Arbeit. Nein, komm ich nicht. Deine Tochter hat mich zu nachtschlafender Zeit aufgeweckt. Was habe ich nur falsch gemacht, um so ein grausames Kind zu verdienen? Gibt's neue Entwicklungen da unten? Wie bitte? Du weißt schon. Hast du deine Dings wieder? Gestern Abend hast du doch gesagt, du hättest Krämpfe. Nein, nichts, gar nichts. Und sie kommt auch nicht wieder. Sie ist tot! Wie alles andere auch. Ich kann nicht mehr bluten. Während alle anderen es tun, und zwar ohne Ende. Jetzt übertreib mal nicht. Ich übertreib kein bisschen. Außerdem könnte ich den Anblick von Blut jetzt sowieso nicht ertragen. Und wie du übertreibst? Du weißt doch, was für eine grausame Nacht hinter uns liegt. Na komm, wir trinken erst mal einen Kaffee. Ich weiß nicht, ob es Tote gab. Sie haben nichts erwähnt. Wir können auch nichts daran erinnern. Du darfst dir nicht immer so viel Gedanken machen. Das ist nicht gesund. Es ist schon wieder kein Käse mehr da. Oh, ich wasche dir gleich den Mund mit Seife aus. Wer hat dir bloß diesen Ton beigebracht? Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Wir wissen nicht, inwieweit sie in der vergangenen Nacht bereits Ziel von NATO-Angriffen gewesen ist. Mach das denn doch. Denn diese Fabrik hat nicht Lass nur mich. Den Nachschub der Armee und Polizeikräfte große kind. Bedeutung, nein, auch vom Gesetz. Mir egal. Lasst uns einfach den Tag ganz normal anfangen. Aber nichts ist mehr normal. Ich glaube, ich bin immer noch ziemlich normal. Ich wollte nur sehen, ob es Tote gab. Und was genau bringt dir das? Ich muss es einfach wissen. Musst du nicht und ich auch nicht. Ich will es gar nicht. So, wer benimmt sich jetzt wie ein Kleinkind? So will ich meinen Tag wirklich nicht anfangen. Du willst ein ignoranter Idiot sein. Nein, ich will ich selber sein. Du kannst das Leben nicht aussperren. Das ist die Realität. Weißt du eigentlich, was gestern passiert ist? Nein. Weißt du das? Sie greifen nachts an, wenn die Menschen völlig hilflos sind. Ja. Erst war es der Angriff auf die Fabrik in Vallejo. Dann Tschatschak. Vesna stammt aus Tschatschak. Das weißt ja, du das doch. Weiß ich, ja. Gut, sie lebt in einem anderen Teil der Stadt, aber ich stelle sie mir dort vor. Mit all den Bomben mitten in der Nacht. Mit dem Feuer und dem Licht. Und stell dir mal vor, wie die sich heute Morgen früh fühlt. Das möchte ich mir nicht vorstellen. Ich werde sie später anrufen. Gott, Gott, Gott. Und dann haben sie mehrere Ziele in Novi Sad angegriffen. Die Brücke dort. Und noch eine zweite an der Donau. Lass mich mal nachdenken. Ustje in Belgrad. Ein gottverdammtes Einkaufszentrum, wo Familien ihren Spaß haben. Da haben wir ein kariertes Hemd gekauft. Erinnerst du dich? Nein. In Schutt und Asche dem Erdboden gleichgemacht. Und wir waren dort. Grausam, dieser vertraute Ort und alles, was ich vor mir sehe, sind ausgebrannte Ruinen. Mörder. Und Novi Pazar haben sie jetzt wie oft bombardiert. Dreimal, viermal, fünfmal. Und das Krankenhaus, das haben sie auch getroffen. Hurensöhne. Und das alles noch vor 4 Uhr morgens. Du hast also schon wieder nicht geschlafen. Nein, sie saß die ganze Nacht vom Fernseher, ist in ihrem weißen Nachthemd und mit Wüstenhaaren durch die Wohnung gegeistert wie ein Gespenst. Wie kannst du nur Witze darüber reißen? Da draußen sterben Menschen, du zynische kleine Es Schreibe. Reicht jetzt wirklich! Deine Nachbarn sterben und du sitzt hier und machst dich über ihr Leid lustig. Geistert durch die Wohnung wie ein Gespenst. Wie kann man nur so eine unsensible, verzogene Göre sein? Es ist doch nicht meine Schuld, dass du nicht schläfst. Und das andere auch nicht. Seit kein bisschen Feingefühl. Kein bisschen. Genau wie deine Großmutter. Oh, jetzt hör doch mal auf. Was denn? Ist doch die Wahrheit. Du brauchst gar nicht so beleidigt zu tun, bloß weil sie deine Mutter ist. Und du bist viel zu jung, um zu verstehen, was hier abgeht. Du verstehst nicht, was das alles bedeutet. Du bist eindeutig zu alt. Was hast du gesagt? Ich nix. Du verstehst noch immer nicht, dass ich deine Mutter bin. Und dass ich mir Sorgen um deine Zukunft mache. Dieser Horror da draußen, das ist erst der Anfang. Deine Mutter hat recht. Ja. Ich hab doch gar nichts gemacht. Außerdem glaube ich nicht, dass es noch einen Krieg geben wird. Hast du das gehört? Allerdings. Unfassbar! Ach, mein Schatz, du bist so naiv. Wart mal ab, bis die Serbien dem Erdboden gleichgemacht haben und die Gewalt hier losgeht. Ja, ganz genau. Wenn du glaubst, die Schiptas machen hier halt, dann bist du wirklich naiv. Die wollen nicht nur den Kosovo. Sie wollen auch Mazedonien. Das halbe Land werden sie sich nehmen. Zack! Und auch noch die schönste Hälfte, den Westen. Verabschiede dich mal von den Sommerferien in Ohrid. Sie werden alles niederbrennen. Nennen sie nicht Schiptas. Warum? Sie nennen sich doch selbst. Genau, die nennen sich selber. Ja, aber das ist was anderes. Wieso ist das was anderes? In Albanien ist ein Schiptar ein Albaner. Hm. Ist doch dasselbe. Und warum nennst du sie nicht Albaner? Weil sie sich selbst so nennen. Hm. Wie sie auch so nennen. Das war aber nicht meine Frage. Warum nennst du sie nicht Albaner? Weil das nicht natürlich ist. Nicht natürlich? Ja, nicht natürlich. Einfach künstlich. Ja. Naja, und wir haben sie immer genannt so. Also, da hat sich doch nichts geändert. Sie wollen aber nicht so genannt werden. Ich kann sagen, was ich will. Wir haben das Recht, sie so zu nennen. Aber das ist unfair. Unfair? Unfair? Guck dich doch mal um. Ist das hier denn etwa alles fair? Ist es fair, Panzerbrecher gegen unschuldige Menschen einzusetzen? Ist es fair, Kinder umzubringen? Schmeckt's? Mhm. Ist das fair, Passagierzüge zu bombardieren? Ich bin so oft mit diesem Zug gefahren. Mensch, Mensch. Will noch jemand Tee? Ich glaube, ich hätte lieber Tee als Kaffee. Ich setze mal den Kessel auf. Ja, ich nehme welchen. Mein Hals kratzt irgendwie. Dein Immunsystem ist einfach kaputt. Dieser ganze Stress und dann deine Schlaflosigkeit. Nein, natürlich ist das nicht fair. Willst du auch Tee? Nee, danke. Ich nehme Kaffee. Was wollte ich gerade sagen? Egal, ich meine ja nur, wenn wir mit den Albanern freundlicher umgehen. Freundlicher? Wären, ja, dann wäre die Situation jetzt vielleicht anders. Was redest du denn da freundlicher? Hör dir das Kind an. Du verstehst wirklich gar nichts. Ja, du hast keine Ahnung von der Gesamtsituation. Ja, es spielt keine Rolle, wie freundlich wir zu den Albanern sind. Verstehst du das? Es geht hier darum, was Amerika für die beste Lösung hält. Das ist alles. Hier wird Geschichte geschrieben. Das sollte dir wirklich inzwischen klar sein. Ist immer dasselbe. Die Geschichte wiederholt sich permanent. Ja, und die Großmächte wollen nur noch mehr Macht. Es gefällt ihnen nicht, wenn auch andere Macht haben. Wie Jugoslawien. Ja. Sie mussten das Land loswerden. Das geht aufs Konto von Europa. Jugoslawien zerstört. Ja, Krieg in Bosnien angefangen, genau. Verstehst du jetzt, was hier abgeht? Okay, was geht hier ab? Genau das Gleiche. Das alles hier wird auf einen Schlag verschwinden. Zack, weg. Und dann kontrollieren sie hier alles. Verstehst du das? Sie kontrollieren alles. Mein Gott, bist du wirklich so naiv? Und stur! Schrei mich gefälligst nicht an. Ich schrei doch gar nicht! Jawohl. Doch, tu ich nicht! Hörst du, wie du jetzt brüllst? Du bist diejenige, die brüllt! Du bist einfach unmöglich! Du bist unmöglich! Komm, Ente? Ja! Ah, Moment. Nehm lieber Pfefferminz. Kamille macht mich müde. Ist Pfefferminz in Ordnung? Ja, es ist egal. Ich kann Tee sowieso nicht leiden. Weißt du, für meinen Hals. Ich meine nur, dass es für die Albaner im Kosovo vielleicht ein bisschen hart war. Hart? Was meinst du mit hart? Mein Schatz, deine Mutter will ja nur sagen, dass solche Dinge passieren, wenn man sich nicht anpasst. Die bleiben unter sich, lernen die Sprache nicht, behalten ihre Traditionen genau. bei. Als wollten sie nicht zu uns gehören. Weißt du, was ich meine? Deshalb ist es okay, sie abzuschlachten? Willst du mir wirklich erzählen, du glaubst diese Propaganda? Die Massengräber? Dieser ganze Scheiß, den CNN uns verkaufen will? Fußballfelder voll von Leichen? Wenn es überhaupt Tote gab, dann nur von der Hand der Terroristen, die von den Amerikanern herangezogen wurden. Ja, keine Ahnung, wir reden ja nicht gerade häufig mit Albanern. Vielleicht wüssten die ja mehr. Erstens spielt das keine Rolle. Die sagen doch alle dasselbe. Die sind schon genetisch so veranlagt, dass sie zusammenhalten wie Pech und Schwefel. Super, jetzt kommst du wieder mit deiner berühmten Genetiktheorie. Und zweitens stimmt es überhaupt nicht, dass wir nie mit Albanern sprechen. Das stimmt. Ja. Ich habe jede Menge albanischer Freunde, die mich respektieren, weil ich sie auch respektiere. Zum Beispiel bei der Arbeit. Sie wissen, dass ich sie als gleichwertig ansehe. Deswegen respektieren sie mich mehr als andere. Erinnerst du dich noch an meinen Kollegen Valjon? Da, natürlich doch. Ja, toller Kerl. Er ruft mich jedes Jahr zu Ostern und zu Weihnachten an. Und als ich ihm geholfen habe, das Auto seines Sohnes anzumelden, hat er mir eine ganze Platte hausgemachte Baklava mitgebracht. Die war lecker. Da, das war toll. Oder Visa. Der hat doch sein ganzes Leben hier gelebt, oder? Ja, ja. Man kann ihm weder anhören noch ansehen, dass er nicht aus Mazedonien stammt. Und die Nesrin. Nesrin ist eine gute Freundin. Ich glaube, Nesrin ist Türkin. Ja, stimmt. Ich habe eine echt schlimme Geschichte über Visa gehört. Tatsächlich? Mhm, über seine Kindheit hier in der Gegend. Sein Bruder und er haben immer mazedonisch miteinander gesprochen, wenn andere Leute dabei waren, also andere Mazedonier. Das ist ja nicht schlimm. Mhm. Ich habe gestern zwei Mädchen im Bus gehört, die Englisch miteinander gesprochen haben, obwohl sie eindeutig keine Amerikanerin waren. Nee, nee, klar, so ist das, wenn man sich anpasst. Das ist die zweite Generation. Die zweite Generation, ja. Die nimmt die Sprache an, die um sie herum gesprochen wird, wie die mazedonischen Flüchtlinge aus der Sowjetunion. Mhm. Na, was glaubst du, warum die zu Hause Russisch sprechen? Warum denn? Wie kann man das nicht wissen? Wieso soll ich das wissen? Weil das jeder weiß. Darum geht's doch gar nicht. Das ist was völlig anderes. Die einen sind eben keine Flüchtlinge. Aber das heißt doch noch... Egal, was ich eigentlich erzählen wollte. Also, als die beiden noch jünger waren und mit den Jungs hier Fußball gespielt haben, haben die anderen Visa und seinen Bruder außen vor gelassen. Es sei denn, sie brauchten noch zusätzliche Spieler. Ansonsten haben sie einfach am Rand stehen und zugucken lassen. Wann soll das gewesen sein? Keine Ahnung, als sie klein waren, so vor 15 oder 20 Jahren. Und woher willst du das alles wissen? Habe ich von André. Wer? André von gegenüber. Hm. Egal. Jedenfalls gab es ja diesen Typen, Schale. Der hatte ständig Stress mit der Polizei, weil er immer wieder Leute zusammengeschlagen hat. Hm. Ja, ja, stimmt. Ich erinnere mich an den, ja. Das war ein Rumtreiber vor dem Herrn. Und leicht beschränkt im Kopf war der Mist, auch. Mist, ich hab vergessen, den Herd und so. Jetzt komm mal zum Punkt mit deiner Geschichte. Ich hab wirklich schon langsam, wirklich hier hinten geht's los. Richtig, da kommt ein Kopfschmerz. Ja, also, eines Tages hat er sich eine Knarre gebaut. Er hat ein Rohr genommen und es mit Glas und Nägeln gefüllt und mit einer Patrone aus dem Jagdgewehr von seinem Vater geladen. Und dann ist er mit der Knarre und einem Hammer losgezogen. Als er Visa mit den anderen beim Fußballspielen gesehen hat, ist er direkt auf ihn zugegangen und hat gefragt, was sein Schiebteil dort zu suchen hätte. Dann hat er mit der Knarre auf ihn gezielt und mit dem Hammer die Patrone ausgelöst. Er wollte Visa am Kopf treffen, aber der Hammer hat das Rohr nach unten gedrückt und nur deshalb ist die Ladung erst auf dem Asphalt und dann durch den Druck in Visas Bein gelandet. Und der hat wohl wahnsinnig geblutet. Ach, das ist sehr schrecklich. Was für eine grauenvolle Geschichte. Was ist aus diesem Schale geworden? Nichts. Die Polizei hat ihn vermöbelt, wie immer. Aber es hat sich auch niemand für Visa stark gemacht. Damals hat die Polizei einfach jeden verprügelt. Ja, das stimmt. Also das ist wirklich schlimm. Aber warum genau erzählst du uns das jetzt? Ich wollte damit nur sagen, dass wir nicht wirklich was über das Leben der Albaner wissen. Schale war ein Schlägertyp, das... Ich meine, der hat sich mit jedem angelegt, oder? Wer weiß, ob der überhaupt noch lebt. So, das ist mal das eine. Zum anderen, was genau... Willst du eigentlich sagen, glaubst du? Glaubst du, damit kann man rechtfertigen, was hier gerade vor sich geht? Ich bitte natürlich nicht. Meinst du, es ist unsere Schuld, dass wir bombardiert werden? Findest du es in Ordnung, Zivilisten zu töten? Nein, das meinte ich doch nicht. Mein Gott, ich weiß nicht, womit ich das verdient habe. So, also reagierst du auf einen ganzen Monat. Mit Bombenangriffen. Mit illegalen Bombenangriffen. Unschuldige Menschen, Kinder, alle tot. Jetzt beruhigt euch, ja? Das hat doch keinen Sinn. Ich mache nachts kein Auge zu, weil uns das gleiche Schicksal blüht. Weil du keine Zukunft haben wirst. Und du erzählst mir irgendwelche Geschichten. Ich verteidige diese Bombenangriffe nicht und ich bin auch gegen diese Gewalt. Lüg mich nicht an. Da ist jemand an der Tür. Schau mal nach, wer es ist. Verdammte Scheiße, das ist Goran. Was will der denn schon wieder? Wahrscheinlich will er unser Telefon wieder benutzen. Ich mach die Tür nicht auf. Ach, jetzt hör auf. Er weiß doch, dass wir zu Hause sind. Warum lasst ihr diesen alten Drogenbold ständig unser Telefon für seine Auslandsanrufe benutzen? Immer ist er besoffen, sogar um 6 Uhr morgens. Psst! Kann dich hören. Und pass auf, was du sagst, du Luder. Zahlst du etwa die Telefonrechnung? Nein, also halt die Klappe. Tag und Nacht poltert der hier rein. Er stinkt nach Raki und zappert in unser Telefon. Ruft seine Kumpel in Bosnien an und redet nur sinnlosen Scheiß. Ist kein Wunder, dass seine Frau das Telefon abgestellt hat. Er ist völlig irre. Oh, ist doch nur Goran. Verdammt normal. Na und? Er hat so viel gelitten. Und jetzt passiert ihm alles nochmal. Muss ich's dir wirklich nochmal erklären? Wie oft soll ich's noch sagen? Glaubst du wirklich, was in Serbien passiert ist, wird uns nicht auch passieren? Die Schiptas werden uns aus unseren Häusern werfen. Mama, was ist denn ein Scheiß? Fremde Menschen werden in unseren Betten schlafen. Bist du blöd? Wir werden den Fluss nicht mehr überqueren können. Und du, lauf ruhig weiter hier in der Altstadt rum. Sie werden dich vergewaltigen. Und nicht mal mit der Wimper zucken. Wovon redest du denn schon wieder? Du hast wirklich den Verstand verloren. Sprich gefälligst nicht so mit deiner Mutter. Sie hat recht. Kapier's endlich. Die Lage ist mehr als ernst. Die haben die Amerikaner auf ihrer Seite. Wo sollten Mira und Goran denn hin, wenn das hier alles vorbei ist? Ich mache jetzt die Tür auf. Ach, guten Morgen, Goran. Ah, morgen, Kameraden. Tut mir leid, dass ich so früh auftauche, aber ich habe gehört, dass ihr schon wach seid. Ich meine, ich weiß ja, dass ihr zur Arbeit müsst. Und zur Schule. Ich dachte, ich komme mal vorbei, ihr alle weg seid. Dürft ihr euer Telefon benutzen? Na, komm doch rein. Alles in Ordnung. Ja, über den Teppich bin ich gestolpert. Verdammter Teppich. Ich sage immer zu Mira, schmeiß den scheiß Teppich raus aus dem Haus. Mein Telefon ist immer noch abgestellt. Keine Ahnung warum. Alle Rechnungen bezahlt. Trotzdem ist die Leitung noch tot. Weiß der Teufel, was die da treiben. Also weiß ja, die Telefongesellschaft macht sowieso, was sie will, dank ihrem Monopol. Das ganze Land wird von Verbrechern regiert. Ja, alles so geht das, den Bach runter. Hast du die Nachrichten gehört? Was? Ja, du meinst die Bomben? Ja. Und Feiglinge. Die schlimmste Nacht seit langem. Ich habe genau mitgezählt. 7 Ziele haben sie angegriffen. Kämpfen wie die letzten Weicheier. Steigen in ihre Flieger und schmeißen Bomben ab. Ja, die hier unten, ich würde diese Weicheier mit meinen eigenen Händen. Ja, die erfahren. Haben nichts über Todesopfer gesagt. Aber ich meine, es muss ja welche gegeben haben. 7 Ziele. Diesmal waren es ja nur 2 Brücken und 1 Krankenhaus in Novi Pazar. Gott sei Dank sind diesmal keine Kinder ums Leben gekommen. Und Goran, dieser Zug, ich kann die Bilder einfach nicht vergessen. Bei Gott, kein Auge kriege ich zu wegen des Zugs. Wie oft bin ich mit diesem Zug gefahren? Wie oft? Du konntest auch vor dem Angriff auf diesen Zug nicht schlafen. Ja, ist aber schlimmer geworden. Die verkohlten Körper, überall auf der Wiese. Ich bekomme das Bild kaum aus meinem Kopf. Ja, deshalb wollte ich auch euer Telefon benutzen. Ich habe einen guten Freund aus Sarajevo. Der lebt in Novi Pazar. Ich wollte ihn anrufen und fragen, wie es ihm geht. Ja, doch, bitte. Mach das. Ich bete für ihn und seine Familie. Oh Gott. Du glaubst doch gar nicht an Gott. Aber bitte erlaubt mir, euch für alle meine Anrufe zu bezahlen. Ja, ach, doch, ja, Quatsch. Wir sind doch Nachbarn. Ich hab Geld. Nein, wirklich. Ich bestehe drauf. Das ist wirklich, nein, das ist nicht nötig. Ich hab hier nur irgendwo amerikanische Dollar. Sind das hier 50er? Nee, das sind alte Zindinar-Scheine. Oh. Hab meine Brille zu Hause vergessen. Kann ich so gut sehen. Bitte, das ist wirklich nicht nötig. Es ist wirklich nicht nötig. Es ist nicht nötig. Ja, auch wenn ich ein alter Rentner bin, kann ich für mein Zeug bezahlen. Ja, natürlich. Nein, Wir werden dein Geld nicht annehmen. Für du vielleicht kann die Mira uns ihren berühmten Apfelstrudel backen. Den liebe ich einfach. Na, ich werde versuchen, das nächste Mal was davon übrig zu lassen. Hol ich's mal. Aber der stinkt nach Arsch. Bitte. Hier ist das Telefon. Ruf deinen Freund an. Nee, Moment. Drei, vier, vier, sechs, fünf. Ja. Sag mal, der Tee wird heute aber gar nichts. Ja, nicht so. Ich finde auch, wir sollten den Teppich da weg. Hallo? Hallo, Bruder! Ist doch gar nicht um den Teppich. Yes. Halt dich weg. Den hat die auch so. Kennst du mich doch, komm, ich steh mit den Hühnern auf. So, boah, ja, ja. Ja, gut. Weil der Koran das jetzt gesagt hat. Kinder sind aus dem Haus, weißt du ja. Svetlana ist in Deutschland und Dian in Schweden. Nee, in Norwegen. No. Vier. Vier Enkelkinder. Hallo, Bruder. Ja, danke, mein Freund. Danke, danke. Naja, irgendwie. Schwierige Zeiten. Aber damit kennen wir uns ja aus. Schwere Zeiten, die kriegen mich nicht klein. Oh, ja, beständig. Wasch. Immer über unsere Köpfe, diese Wichser. Wir haben einen abgeschossen, wir werden sie alle abschießen. Wir haben Schiss gekriegt. Deshalb werfen sie jetzt noch mehr Bomben. Jede Nacht verfickte Bomben über den Städten und die Dörfern. Ja, sie bombardieren auch drüben im Kosovo. Wusstest du das? Das ganze Land ist voll mit Flüchtlingen. Gottverdammte Shiptas überall. Ich frag dich, warum nehmen die Amerikaner die Shiptas nicht, wenn die die so lieben, hä? Wir geben den Knarrenrüsten ja auf und schicken sie, um die Kosovo einzunehmen. Und jetzt wollen sie auch noch Mazedonien. Ich sag dir, ich hab noch nie erlebt, dass Menschen so zusammenhalten wie Pech und Schwefel. Und du erkennst die verdammten Shiptas aus 10 Kilometern Entfernung. Die Gesichter, Mann, beschnittene Bergstraße, alles Inzest. Mann, Inzest. Und jetzt leben hier Tausende in den Lagern, Tausende. Ja, nehmt sie doch, verdammt, nehmt sie. Nein, die lassen die alle hier, damit wir uns mit denen anlegen. Aber du weißt ja, wir geben nicht auf. Das haben wir im Blut. Ich geb niemals auf. Die Tiger des Akran kommen. Paramilitärs? Ich erzähl dir was über Paramilitärs. Ich geb euch tote Shiptas im Kosovo, oder? Das wollen die doch genau so. Und wo der Akran ist, regiert die Angst. Glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Das nenne ich einen echten Mann. Er springt ein, egal wo und wann er gebraucht wird. Aber ich werde auch nicht jünger. Ich kann nicht mehr so gut sehen. Wenn ich jünger wäre, ich würde kämpfen, mein Freund. Ich meine, was ist denn mit der Jugend los? Diese verdammten Weicheier sitzen nur zu Hause und glotzen im Fernseher. Haben keine Ahnung, dass ihr Leben sich gerade auflöst. So, boom! Einfach so. Gehirnwäsche. Dieses Fernsehen, reinste Gehirnwäsche. Keine Männer mehr. Ja, wäre ich jünger, ich würde kämpfen. Würde mit Akans Tigern kämpfen, wie damals zu Hause. In ihrem eigenen Blut würden die alle schwimmen, wie die Moslems damals. Ihr habt ihnen nicht geholfen, wegen Amerika. Ja, weich. Nein, hab ich, weißt du doch. Ich lüge nicht. Hallo? Hallo? Das finde ich nicht, das ist was Wichtiges. Was? Es gibt zwei hier. Oh, Scheiße. Was? Ich habe den falschen Typen angerufen. Was? Muss Adnan gewesen sein. Du hast den Muslim angerufen. Komm, oh. Das ist ja. Oh. Das sind nur die Flieger. Alles in Ordnung, meine Liebe. Oh. Aber was ist denn? Was ist los? Oh nein. Oh Gott. Oh. Mama, immer guck mal auf deine Beine. Oh, ja. Oh Gott, Blut. Oh. So viel Blut. Oh Gott, das ist ja peinlich jetzt. Oh Gott, es tut mir leid. Hier, halt mal. Oh. Ja. Was habe ich getan? Oh, Goran, ist alles in Ordnung? Oh. Du, Goran, ist eine reine Frauensache. Ich kann da gar nicht hingucken. Ist alles okay, Goran, es ist gar nicht schlimm. Blut ist nie gut. Das hier ist gutes Blut. Endlich. Katharina, jetzt hol doch mal ein Handtuch. Steh nicht einfach so rum. Es gibt kein gutes Blut. Das ist alles nur böses Blut. Ist das schön. Böses Blut. Böses, böses Blut. Nebenan von Rumena Bujarovska. Übersetzung aus dem Englischen Rasha Chayat. Mit Nele Rosetz als Mutter, Stefanie Amarell als Tochter, Martin Brambach als Vater und Peter Kurt als Goran. Technische Realisation Benedikt Bitzenhofer, Werner Jäger und Olaf Dettinger. Regieassistenz Sandra Riedmeier. Regie Rami Hamse. Dramaturgie Gerrit Bohms. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2019.